Ich kann die beiden nicht vergessen. Den alten Nico und seine Marulja. Und jedes Mal, wenn ich die kleine windschiefe Hütte sehe, in der sie hausten, dann muss ich an die Geschichte von Philemon und Baucis denken. Dem alten gastfreundlichen Ehepaar aus der Sage. Die Götter verliehen den beiden, gleichzeitig zu sterben. Aber was sage ich, sie starben nicht. Sie wurden in zwei Bäume verwandelt. Eine Linde und eine Eiche, die sich mit ihren Kronen und Ästen liebevoll umarmten. Auch vor der Hütte des alten Nico steht eine Eiche und eine Linde. Gleich dahinter steigt rot die Felswand auf und darüber unter dem endlosen Blau das rostige Gelb unserer griechischen Berge, verschleiert vom Staub, der aus den Serpentinstraßen dampft. Wie hingeweht hockt die winzige Hütte unter der Wand des Abhangs. Und langsam beginnt sie zu zerfallen und zu zerbröckeln. Schon damals war sie morsch wie ihre Bewohner. Die niedere Tür, die von der einzigen Stube in den Bretterverschlag führt, der als Stall in Benutzung war, ich sehe alles noch vor mir. Die Ikone links an der Wand, die Weinschläuche und Gewürzbündel an den Balken. Es ist nicht viel, was man hierzulande braucht. Über dem Dach aber rauschen die zwei Bäume, heute noch jung und grün. Nico und Marulja, verjüngt, wiedergeboren. Die Linde pflanzte Nikolaus, als sie Marulja ein Mädchen schenkte. Das Kind starb schon im ersten Jahr. Dann setzte er die Eiche, denn ein Sohn kam zur Welt. Ich habe ihn gekannt. Pavlis hieß er und war 22 Jahre alt, als der Krieg begann. Er heiratete am Tage, ehe er fort musste. Das Fest war zugleich sein Abschied. Er heiratete Alka, die jetzt meine Frau ist. Denn schon aus den ersten Kämpfen kam Pavlis nicht mehr zurück. Von da an waren sie allein, die beiden alten Leute. Nikolaus war ein 70er. Hager, auf krummen Beinen. Ich mochte ihn gerne, hat mir einmal das Leben gerettet, als man hinter mir her war. Ich glaube, auch er hat mich gern gehabt. Sehr behende war er und voll Bauernschleue. Marulja, die Frau, war ein Koloss aus Fleisch und Üppigkeit. Mit Bartstoppeln über dem Mund. Ich stelle mir vor, wie sie dahin lebten im Einerlei ihrer alten Tage. Oft denke ich daran. Ich höre sie im Rauschen der Zweige noch heute reden. Die Ziege geht ein, Nikos. Ich weiß. Geh ins Dorf runter. Wozu? Janis versteht sich drauf. Ich verstehe mich auch drauf. Du? Ich. Meine Mutter lag auf Leben und Tod, da hat Janis ihr ein Kraut auf die Brust gelegt und sie wurde gesund. Ein Jahr später legte er ihr zwei Beutel Kraut auf die Brust und sie starb. Jeder Mensch muss doch mal sterben. Ja, das bei einer Ziege genauso wie bei einem Menschen. Ja, also schön ist deine Schuld, wenn sie eingeht. Natürlich. Ganz allein deine. Gut, und jetzt soll dich der Teufel holen, Marulja. Ja, ja, und dich auch. Ja gut, und mich auch. Sind Sie unterwegs? Woher soll ich das wissen? Vielleicht jagen Sie bloß. Nein, das klingt anders. Kümmere dich nicht darum. Die geben nicht eher Ruhe, bis das ganze Dorf dran glauben muss. Es ist Krieg. Dreckskrieg. Kannst du es ändern? Ich sage Dreckskrieg. Schön. Es ist, wie es ist. In 2 Wochen sind die Englesi hier und es ist vorbei. Dann können Sie die 2 Wochen nicht warten? Offenbar nicht. Griechische Patrioten. Ja, wie ich das letzte Mal in der Stadt war, hat man gerade 3 von ihnen gefangen und aufgehängt. 3 Partisanen an einem einzigen Baum. Es ist mein Krieg. Ich meng mich nicht ein. Was? Du mengst dich nicht ein? Wer hat den Alexandros hinter den Säcken versteckt, als die Soldaten hinter ihm her waren? Das ist etwas anderes. Ja, das ist was anderes, natürlich. Ja, und schließlich warst du es, die gesagt hat, dass er das gleiche Gesicht hat wie unser Sohn. Und dass es schade sein würde, wenn er draufgeht. Hast du es gesagt? Nein. Doch. Du Nie. Hast es gesagt. Nie. Dreimal hast du es gesagt. Und jetzt gib mir den Weinschlauch her. Ja, ja, das kannst du saufen. Das ist ja auch alles, was du kannst. Du sagst es. Er schmeckt nach Harz, Marulia. Guter Rezina schmeckt nach Harz. Du hast keinen Gaumen für sowas. Dein Verstand ist für sowas zu kurz. Und eines Tages wird er deine im Wein ersaufen. So lang ist er auch nicht. Lang genug für 70 mal 7 Schläuche, das kannst du mir glauben. Hm? Hast du dich je gesehen, wenn du betrunken bist? Nein. Ja, aber ich hab dich gesehen. Schade. Schade, dass du das nicht begreifst. Was denn? Dass man nicht allzu viel hat. Die Flöte, den Schatten der beiden Bäume vorm Haus und den Geschmack von Harz. Den verdammten, wunderbaren Geschmack von Harz. Ja, ist das denn alles? Früher gab es noch was. Aber das ist vorbei. Na, wer weiß, ob das vorbei ist. Wenn ich dich nicht wegen der Ziege, sondern wegen der Alka ins Dorf geschickt hätte, wäre dir der Weg nicht zu weit gewesen. Sie ist hübsch. Na, also siehst du es ja doch, du, die Frau deines Sohnes. Also du schämst dich nicht? Ja, er hat eben denselben Geschmack. Ja, mal lach drei und frisch als sie. Ach, rede doch nicht, denn der Speichel läuft dir ja schon aus dem Mund, wenn du isst. Das macht nichts aus. Ist für einen Mann ganz überflüssig, schön zu sein. Du bist ein... Marulia! Marulia! Ich habe sie als Schwiegertochter in mein Haus geführt und nie im Leben habe ich dran gedacht, ihr nahe zu treten. Merkt ihr das? Ja, du tu bloß so, als hättest du nie bei einer anderen geschlafen. Tu doch nichts. Der Wein wird mir sauer, wenn du hier bist, Marulia. Ja, oft genug hast du es. Ja, wie oft? Dreimal. Ich weiß von dreimal. In 40 Jahren, dreimal. Ja, ist denn das nicht genug? Ach, Marulia, es geht aus Abeleuten. Es geht auf die Nacht, Vesper. Ich habe gearbeitet den ganzen Tag. Ich möchte meinen Frieden. Ja, was der Frieden? Ja, weißt du, ich gehe jetzt in den Stall zu meiner alten Zicke. Ich hoffe es. Ave Maria, immer Jungfrau Gottes Gebärerin. Ach, ich fürchte, es hat nicht viel genützt, ihn zu gebären. Verdammt, nicht viel genützt, ihn... Ah, wie Wein, voll der Gnaden. Der Wein sei mit dir. Der Wein sei mit dir. So wird es gewesen sein an jenem Tag. Und vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ich kannte die beiden gut genug, um es mir denken zu können. Ohne dass sie es wussten, war dies ein besonderer Tag für sie. Es ist ihr letzter gewesen. Neblig war es. Die Häuser unseres Dorfes unten im Tal, 2 Wegstunden von der Hütte, sahen aus wie eine Schar verregneter Hühner, die sich zusammendrängen. Die Gassen lagen verödet. Schweigend hinter den Fenstern standen die Leute, die Zurückgebliebenen, die Weiber, die Alten und Kranken. Wir Jungen waren ja im Gebirge. Man stand hinter den blinden Scheiben und beobachtete eine lange graue Kolonne, die fröstelnd und fluchend die aufgeweichte Straße runterkam. Germanie nennt man hierzulande die Deutschen. Die Kunde von ihrem Durchzug verbreitete sich wie der Wind, auch bei uns in den Bergen. Hey, Vincenzos! Ja? Wo ist der Chef? Oben! Ich gehe rauf! Die Germanie sind da! Zum Kotzen! Was denn? Es sollte verboten sein zu regnen, wenn dicke Luft ist. Morgen will ich's verbieten, Panayotis. Und die Zigaretten sind nass zum Kotzen! Da, fang auf! Wenn du geraucht hast, geh zu Stephanos. Sag ihm, dass die Ersten bei uns durch sind. Ausgerechnet, das sind 2 Stunden Weg zum Kotzen. Ich schreib dir was für ihn auf. Verlier's nicht, es ist ziemlich wichtig, du Kotzer. Ja, ja, ich kotze auf diesen Krieg, auf diese Germanie und auf alles. Und ich auf dich und deine Hundeschnauze. Mach's gut, du Ziegenarsch. Wieder nicht zum Teufel. Wo ist Alexandros? Ich habe ihn vorhin mit dieser Alka gesehen. Na, sowas Verrücktes. Dafür hat er jetzt Zeit. Hol ihn her. Ja, ist gut. Du sollst mich küssen, Alka. Hörst du? Nicht mal im Scherz. Im Ernst? Und sonst noch was? Oh ja, wenn es geht. Auch sonst noch was. Du, wenn du frech bist, werde ich gehen. Ausgezeichnet, aber jetzt wirst du mich küssen. Wie neulich, weißt du noch? Sei still. Warum? Weil ich mich nicht dran erinnern mag. Ich bin ziemlich sicher, dass du es magst. Nicht mag ich. Da war ein Duft von Heu und von kühlem Wasser. Und eine winzige Wolke am Himmel. Und dein Haar, der Hals, deine Haut, die so glatt ist unter den Händen, so fest und so nah, ganz nah. Du musst immer da sein, Alexandros, nie fort, hörst du niemals, nie. Aber Alka, was ist denn? Nichts, ich habe Angst, gar nichts, nur Angst. Um mich? Ja, natürlich um dich, ich bin so allein, ich... Und schon bist du fort. Aber nein, ich bin doch noch da. Geh nicht, Alexandros, geh nicht mehr zu ihnen zurück, ich versteck dich bei mir, in ein paar Wochen ist alles zu Ende, die Germanie ziehen ab. Du musst vernünftig sein, Alka, ich kann das nicht tun, sie brauchen mich doch. Du wirst vernünftig sein, Alka, nicht wahr? Versprich mir, dass du es sein wirst. Ich muss zu ihnen. Du musst das verstehen. Oh ja. Ich versteh's. Na du? Zurück, Alexandros? Georgios sagt, dass die Vorhut da ist. Mhm. Wie viel werden es werden im Ganzen? 2 Regimenter. Oh, wirklich? Bisschen viel, was? Oh, wenn man ihnen eine Handgranate unter den Hintern bindet. Tu das, Alexandros. Jedem einzelnen Mann. In Ordnung. Du bist bei deiner Witwe gewesen? Witwe? Sie war ganze 3 Stunden verheiratet. Dann fuhr er zur Front und kam nicht mehr zurück. Ich erinnere mich. Er ist Pavlis, der Sohn vom Nikolaus, ne? Ja. Ich will lieber warten damit. Mit heiraten? Ja. Bis alles vorbei ist. 3, 4 Wochen. Länger dauert es jetzt nicht mehr. Du hast weite Pläne, Junge. Wieso? Wenn wir 3, 4 Tage überleben, sind wir fein raus. Oh. Im Ernst. Ruf die Leute zusammen, nimm das MG. Gut. Es ist eine Patrouille unterwegs. Wenn wir die in die Schlucht locken können, kriegen wir sie. In Ordnung, Chef. Wir wollen ein paar in die Hölle schicken, mein Junge. Es wäre gar zu langweilig, allein dorthin zu gehen. So war er. Petros, unser Chef. Ein wilder Mensch, hart im Nehmen und im Geben noch härter. Ein massiger Kerl, so breit fast wie hoch, mit behaarten Händen und mit Tabak gebräunten Pferdezähnen im Mund, der sich so gern zu einem schiefen Grinsen gegen die Ohren schob. Ja, heute ist er tot. Er hat recht behalten, die Übermacht der Germanie war zu groß. Aber damals, an diesem nebligen Herbsttag, waren wir die Stärkeren. Deutsche Patrouillen durchkämmten die Berge. Eine davon ging uns in den Hinterhalt. 14 Mann waren es und ein Offizier. Wir waren 20. Wir hatten sie an einen Abgrund gedrängt. Gut 50 Meter fiel der Fels hinter ihnen ab, jäh und schroff. Und bloß 3 kamen lebend aus dieser Falle. Sie wagten den Abstieg. Ganz nahe bei der Hütte des Nikolaus ist es gewesen. Man musste sie von dort aus sehen können. Es kommen welche über den Fels. Ja. Wie die Ziegen klettern die runter. Ja. Angst macht flinke Beine. Ist im Stall alles in Ordnung? Was willst du sie verstecken? Wenn sie unter meinem Dach kommen. Aber du hast gesehen, dass sie Uniformen anhaben, dass es Germanie sind. Was geht es mich an, was sie anhaben? Riegel die Tür zu, Nikos. Halt dich heraus. Du weißt, was mit ihnen geschieht, wenn man sie fängt. Du weißt, was mit dir geschieht, wenn man sie hier fängt. Dieser Petrus hat in seinem Leben mehr Menschen umgebracht als der Typhus. Du weißt doch, was für ein Mensch das ist. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was du für einer bist. Mein Gott! Nikos, du hast damals diesen Alexandros verborgen und er kennt das Versteck. Wer an meine Hütte klopft, ist mein Gast. Und schließlich wird es nicht gerade Alexandros sein, der hier nachsehen kommt. Ist ja egal, wer kommt. Du kannst doch nicht sagen, sie sind nicht hier, wenn man gesehen hat, dass sie hereinspaziert sind. Niemand kann sie sehen. Solange sie in der Wand sind, sind sie außer dem Schussfeld. Und wenn sie bei der Hütte sind, auch. Nur dazwischen ist ein Stück, das einzusehen ist. Das bei der Wiese. Und da müssen sie durch. Herr Petrus, was darf ich schießen? Und ob er es wird. Na also gut, dann soll sich der Satan holen. Aber ohne, dass du es wünschst. Ja, das wünsche ich aber. Ja, zum Teufel und vielleicht auch ich. Ja, dann ist doch verriegel die Tür auf. Nein. Ich bringe keinen vom Leben zum Tod. Nicht du bringst sie um. Darüber habe ich sehr eigene Ideen. Ja, dann bin ich schön, also dann habe deine eigenen Ideen und bring dich ins Unglück. Ach, Nikosen, Nikosen. Richter, heißes Wasser und Tücher. Wir werden sie brauchen, im Fall es einen trifft. Ach. So ein Maulesel. Gleich sind sie unten. Mein Gott, wie nah das ist. Wenn nur Petrus nicht schießen wollte. Nur rasch müssen sie machen. Rasch über die Wiese. Oh, lass sie nicht schießen, heilige Jungfrau. Lass sie nicht schießen. Nicht schießen. Ach, mein Gott. Natürlich hatte Petrus hinter dem MG gelegen und hatte gewartet. Nur ein kurzer Augenblick war das, dieses gehetzte Springen der drei Männer über die Wiese. Aber Petrus hatte sein Geschäft gelernt. Von den dreien blieb ein einziger unverletzt. Er lief an der Hütte vorbei, weiter zu Tal. Ob er die Hütte für eine neue Falle hielt? Ob er sie gar nicht sah in seiner Erregung? Oder ob er einfach ins Dorf wollte, um Meldung zu machen? Keiner wird das mehr erfahren. Die beiden anderen blieben zurück. Dem einen war die Hand durchschossen. Er konnte von Glück sagen, das ist das Wenigste in so einem Krieg. Aber der Letzte? Er musste die kurze Strecke in die Hütte geschleift werden. Die Geschossgabe hatte ihm den Leib zerfetzt. Wasser. Ein bisschen Wasser. Nur einen Schluck. Du hast einen Bauchschuss. Du darfst nicht. Als ob ich keine Beine mehr hätte. Als ob mir das Leben davonrinnt. Still sein jetzt. Vernünftig sein. Es wird ganz dunkel werden, wenn wir die Falltür zuziehen. Aber dein Kamerad ist bei dir. Du brauchst dich nicht zu ängstigen. Ja? Ja, Mensch, sei still. Ich bin hier. Versuche, ein bisschen zu schlafen. Ja. Och, du kleiner Hurenjammernoss, du. Kleiner, schmutziger Hurenjammernoss. Gott, wie mager du bist. Die gute alte Marulia. Ich frage mich manchmal, ob sie wohl eine Vorstellung hatte von dem, was ihr bevorstand. Ich glaube es beinahe. Sie wird es gewusst haben. Aber was sie nicht wissen konnte, war, dass wir schon auf dem Weg waren, schon lange. Dass Petrus nicht erst wartete, bis die Yamanis ihre Kletterei beendet hatten. Dass er allein oben zurückblieb, hinterm MG, mit nur einem Mann, der ihm den Gurt hielt. Uns aber hat er in zwei Gruppen geteilt. Die eine solle sich zwischen die Yamanis und das Dorf schieben. Es gibt einen Hohlweg da auf halber Strecke. Im Fall die Deutschen die Hütte mieden, mussten sie da durch. Mich aber schickte er zu Nicola aus. Mich und vier Mann. Ja, das war eine Sache, die mir nicht gefiel. Wir kamen unten an, wir hatten nicht den Weg über die Felswand genommen, sondern einen Umweg. Man konnte kräftig ausschreiten. Und so waren die Yamani nicht viel früher bei der Hütte als wir. Die beiden Alten im Stall hatten noch alle Hände voll zu tun, sie zu verbinden und zu verbergen. Ich wusste das nicht. Irgendwie hatte ich ein Gefühl davon und doch wieder nicht. Eine Sekunde lang dachte ich, sie sind hier und dann wieder, ach Unsinn, weitergegangen sind sie. Ich postierte drei Mann vorm Haus und ging hinein. Die Stube war leer, ich setzte mich auf die Ofenbank. Ich setzte mich, als käme ich bloß so, als käme ich zu Besuch. Jorjos war bei mir. Jorjos, ja. Ein langer Kerl, unglaublich dünn. Kirchendiener im Dorf war er gewesen, ehe er zu uns kam. Ein Mann voll Würde und Gelassenheit, aber ängstlich. Die Angst machte es ihm ziemlich schwer, seine Würde zu behaupten, als er mit mir in die Hütte trat. Nikolaus! Nikolaus, hey! Du, ich werde mich aber nicht so unbesorgt auf die Ofenbank hocken, weißt du. Oh, warum? Wenn sie plötzlich hervorspringen. Nikolaus! Hey, Nikolaus! Du, wo gehst denn dort hinaus in den Stall? Ja. Und die Grube ist da draußen? In der linken hinteren Ecke. Ja. Ich gehe nicht gerne hinein, wo ich nicht weiß, wie es aussieht. Stockfinster drin. Idiot. Wenn du reingehst, erschießen sie dich, Jojos. Ja, du solltest diese Dinge wirklich etwas ernster nehmen, wenn es geht. Er hat sie nicht versteckt. Er ist ein Patriot. Wenn sie nicht hier sind, sind sie zum Dorf runter. Aber Spiridon sitzt in dem Hohlweg. Man müsste es doch schießen hören, du Idiot. Schön, wir werden uns hier umsehen. Befehl ist Befehl. Aber nicht so idiotisch, wie du es tun willst. Nicht so, dass es Streit mit ihm gibt. Mach du es doch, wenn du so klug bist. Hock hier nicht rum, geh rüber und mach du's. Du bist ein Scheißkerl, Jojos. Oh, tatsächlich, ich? Na, wenn sie weiter sind, hören wir schießen. Und wenn sie hier sind, entgehen sie uns nicht. Wir haben Zeit. Pass auf! Was ist denn mit dir? Nimm doch den Schießprügel weg. Konnte ja nicht wissen, dass du es bist. Hast gedacht, der Patriarch von Konstantinopel, hä? Ja, ja, doch, doch, doch, gewiss, ich habe Ähnlichkeit mit dem Patriarchen. Weil du so lange im Stall warst und nicht herauskamst, hat er einen Verdacht gehabt. So? Er hat gedacht, du bespringst deine Ziegen. Das habe ich im kleinen Finger gespürt, dass ich dich heute noch sehe. Ein kleiner Scherz. Ich bringe euch Wein. Alter, wie geht's? Mhm. Nicht gut. Eine Ziege geht ein. Tut mir leid. Ich will's dir sagen. Du bist ein boshafter Mensch. Zum Wohl. Ihr seid an die Germanie geraten. Ja, sie wollten durch die Schlucht. Den Offizier habe ich erledigt. Mit dem Ding da? Man hält auf die Zehe und trifft das Ohr. So ein Ding ist das. Aber ich habe ihn trotzdem erledigt. Ach Mensch, nicht mal im Traum. Wenn du wissen willst, wer ihn erledigt hat, ich habe ihn erledigt. Aber doch nicht den Mann, Jojos. Nicht den Mann. Ach, hättest du doch alle erledigt, du allein und allesamt. Ja, die Kohle da über alle zusammen. Was, Nikos? Ja, darauf wollen wir trinken. Ein paar möchte ich noch vor der Cholera kriegen. Drei sind uns entwischt, wusstest du das? Woher soll ich das wissen? Oh, ja, natürlich. Woher? Ich möchte sie noch kriegen. Ja, das möchte ich. Ich möchte sie krepieren sehen. Warum? Warum? Ja, warum? Hör mal zu, du. Wir sind nicht zum Vergnügen gekommen und nicht um zu trinken. Das ist schade. Ich trinke sehr gerne mit euch. Und wir mit dir. Hast du gehört, Jojos? Und wir mit ihm. Nein, ich habe nicht gehört. Du, was ist denn da drin? Der Stall. Und? Die kranke Ziege. Verstehst du was davon? Geh hinein. Hast du keine Lust? Du, ich möchte nur eins wissen, wie weit es bis zum Hohlweg ist. Das eine Tagereise ist. Wie weit ist es von hier? Ich habe es nicht nachgemessen. Sag schon. 10 Minuten vielleicht. Na also. Man hätte schon lange hören müssen, Alexandros. Was will er denn hören? Oh, ein bisschen Geknalle. Habt ihr Leute dort unten? Und Spiridon wartet auf die drei. Wenn es knallt, werden wir verschwinden. Und wenn es nicht knallt? Müssen wir suchen. Na, ich hoffe doch, es knallt. Warum? Warum? Oh ja, warum? Weil es regnet. Und du dir sonst den Schnupfen holst. Dich will ich mal was fragen, mein Lieber. Du hast doch einen herrlichen Blick vom Fenster aus auf diesen Felsen. Man gewöhnt sich in 50 Jahren daran. Und ich hätte es sehr gerne gewusst, ob man da herunterkommt, wenn man es versucht. Das ist nicht so schwer. Ich habe schon mit 14 gemacht. Und heute hast du keinen gesehen? Nein, heute habe ich keinen gesehen. Und du bist ein Scharfsinn dann, Jojos. Das glaube ich nicht. Oh doch. Er hört das Gras wachsen, Nikos. Wusstest du das? Nein, er sieht auch nicht so aus. Er sieht nicht so aus. Jojos, es war nicht brav, von dir die Dreier laufen zu lassen. Halt das Maul! Oh, du mein Gott. Saufe, Jojos, der Wein ist gut, der beste in der Gegend. Ist es nicht so, Nikos? Ich hoffe doch. Oh ja, und was haben wir davon gesoffen, als die Yamani hinter mir her waren? Und wie haben wir sie reingelegt mit dem Loch da drüben? Ja, schon gut. Ah, das war ein Ding. Wenn die das Gras hätten wachsen hören, was glaubst du, wäre passiert, wenn sie die Falltüre gefunden hätten unter den Säcken? Das ist schon gut, sag ich. Nur lass mich hier in Ruhe. Warum? Sie haben es nicht gefunden, obwohl es eine ganze Patrouille war. 8 oder 9, eine halbe Armee. Es waren 3. Voll auf genug, dein Verschlag war in Ordnung, das sage ich dir. Möchtest du noch mal rübergehen? Ja, genau das möchte ich. Ich möchte nicht. Ich möchte es noch einmal sehen. Noch einmal über das Holz fahren, das raue, spließige Holz an den Seiten. Du wirst es mir zeigen, Nikos. Nein, nicht mal im Spaß. Doch, ich wäre hin ohne das Loch und ich möchte es noch einmal sehen. Es ist eine gute Erinnerung für dich, aber nicht für mich, Alexandros. Keine gute Erinnerung, mich gerettet zu haben? Nein, nicht. Ich habe damals sehr geschwitzt. Du scheinst oft zu schwitzen. Jawohl, ja. Ja, ich schwitze, so oft du es mir erlaubst. Ich schwitze und ich saufe viel. Ja. Seit einer halben Stunde schütte ich den Wein in mich rein, wie in einen Zuber. Und doch kommt nichts heraus wie Wasser. Siehst du, Jojos, siehst du, du bist mein Gast. Ich will mit dir saufen. Was? Keine Lust? Ach, weil's nicht knallt. Weil's, hol mich der Teufel, noch immer nicht knallt, was? Es wäre tatsächlich Zeit. Ja, es wäre tatsächlich Zeit. Dieser Spiridon, der hockt dort unten. Der Spiridon muss doch sehen, wenn jemand zum Dorfe geht. Ich weiß, Jojos. Es ist doch nicht zu denken, dass einem jemand vor der Nase tanzt, ohne dass man es sieht, hm? Ohne dass man es sieht. Und es ist doch nicht zu denken, dass jemand über den Fels herunterklettert und beschossen wird, dir vor der Nase, ohne dass du es siehst. Ich bin ziemlich betrunken, Jojos. Aber ich fürchte, ich bin nicht ganz so betrunken, wie du denkst. Ich glaube, du bist überhaupt nicht betrunken. Gar nicht so sehr betrunken, glaube ich. Doch. Ich bin betrunken. Und wenn ich betrunken bin, dann rede ich gern. Und jetzt will ich dir mal etwas sagen, Jojos. Nicht wirst du mir sagen, hinübergehen wirst du und uns den Verschlag zeigen, der da drüben ist, wa? Nein, genau das werde ich nicht. Doch wirst du. Nein, das ist... Und das werde ich nicht. Und ich sage dir, du wirst. Na? Oh mein Gott, du mein Gott. Welche Fröhlichkeit. Mein Gott, wer da nicht lacht. Na ja, schon gut. Ich brauche einen Späher im Dorf. Es ist möglich, dass das Gros des einen Regiments schon heute Nacht durchkommt. In Ordnung. Geh runter, wenn es dunkel wird. Und wenn nichts Besonderes los ist, bleib bis gegen 4. Und jetzt verschwinde. Auch du, Jojos. Lass mich allein mit dem Alten. In Ordnung. Du? Gekränkt? Ich verstehe Spaß, aber in Grenzen. Was denkst du, hätte man mit dir gemacht, wenn man sie hier gefunden hätte? Keine Ahnung. Ich war immer der Ansicht, dass der Mensch verlangen kann, wenn man ihn schon aufhängt, dass es ordentlich geschieht. Oh, wirklich? Von einem, der sich auskennt. Und der seine Sache mit Feingefühl macht, ne? Ja, du wirst schon jemanden haben. Oh ja. Und wir sind freundliche Leute, Nikos. Sehr. Oh ja, ja. Ich hätte gern einen von denen lebend gekriegt. Nicht, dass ich neugierig wäre, ihn umzulegen, obwohl es darauf hinauslaufen wird. Aber ich möchte ihn ausfragen, verstehst du? Und das ist ziemlich wichtig für uns. Was geht es mich an? Was? Wenn du einen da hast, gib ihn mir. Pass auf, du, mir reißt die Geduld. Warum? Ihr habt auf das Schießen gewartet und ihr habt es bekommen. Und jetzt geh bloß an die Luft. Ich geb nichts auf das Geknalle. Kann sein, es ist gegen alle gegangen. Aber vielleicht auch bloß gegen einen oder zwei. Und wenn es gegen gar keinen gegangen wäre, gibt es nicht Büsche genug, hinter die sie gekrochen sein können? Gibt es. Aber auch Falltüren gibt es. Jetzt geh bloß raus, ja, du verpestest die Luft. Ich weiß, du bist empfindlich. Lieber Himmel, das ganze Volk ist empfindlich. Ich weiß, dass du ein Patriot bist, aber... Sieh mal, unsere Lage ist ziemlich dreckig und es wäre wirklich sehr wichtig für uns, einen zu kriegen, Nikos. Wenn einer hier... Schrei bloß nicht gleich. Dann wird dir trotzdem niemand die Gurgel abschneiden, verstehst du? Ich rühre dich nicht an. Ich kenne dich doch. Du bist ein Patriot. Ja, natürlich. Und? Und? Also? Was soll ich bloß tun? Heilige Eide schwören, damit du mir glaubst? Ich hab dein Wort. Doch, natürlich, ja. Schön. Du weißt, dass das kein Spaß ist. Und wenn ich dir draufkomme, dass du mich reingelegt hast oder so, ich mach dich kalt. Du kennst mich gut genug, Nikos, um zu wissen, dass ich es tue. Überleg es also. Hab ich dein Wort? Ja. Ich könnte nachsehen, Nikos. Tu es, aber das eine kann ich dir sagen. Erledigt, ich hab dein Wort und ich vertraue dir. Na, nicht wegen deiner schönen Augen, nee. Aber es ist möglich, dass wir dich brauchen werden in den nächsten Tagen. Da ist es besser, Vertrauen zu haben, nee? Ja. Na. Mach's gut, alter Saufkopf. Du auch. Mach's gut. Ja. Mach's gut. Maulia? Ja? Ist gut gegangen, Maulia. Komm, nimm einen Anis-Schnaps. Ist vorbei. Ach, hör mal, als sie gegangen ist und dich gefragt hat, da hättest du es sagen müssen. Weißt du wirklich? Ja. Ach, so viel Schweiß, Marulia, so viel Ängste und alles für gar nicht? Nein. Hör zu, so wie es finster wird, schaffe ich sie zur Straße rüber. Und wenn sie aus dem Hause sind, dann geht uns das nichts mehr an. Ich fühle mich sehr wohl. Na, und du schau auch etwas freundlicher, wenn es irgendwie geht, ja? Was heißt denn das? Also kannst du mir verraten, was das für eine Sprache ist, ja? Auf dein freundliches Schauen, das spuck ich. Die Sprache ist das. Aha. Ja, das hatten wir ja nötig. Wir hatten das nötig, in diese Geschichte hineinzugehen. Also du fängst an, mich zu ärgern. Na, es ist doch wahr. Was denn zum Teufel, was ist denn wahr? Es ist gut gegangen. Nichts ist gut, nichts. So? Und warum nicht? Na ja, ist schon gut. Na, wegen der paar Schritte, die wir den einen zu tragen haben? Nach 10 Minuten legt man ihn ins Gras und der andere soll laufen, seine Leute zu holen. Du bist wirklich lächerlich. Ja, ich bin lächerlich. Oh ja. Oh ja. Maria. Maria. Aber sei mir nicht noch einmal so lächerlich und bring mir ein Jammernosses aus. Du bist ja lustig. Du machst ja Witzchen. Oh ja, oh ja. Also du weißt einen Dreck. Marulia, bring du mir noch einmal ein Jammernosses aus. Ich habe mit dem einen hier gesprochen. Der hat mir etwas gesagt. Das ist erstaunlich. Du hast mit ihm gesprochen und er hat dir etwas... Also lass doch das. Das ist ziemlich ernst. Ja? Ja, sehr ernst. Was denn? Was ist denn? Sie wollen Geißeln erschießen. Unten im Dorf. Sie wollen Geißeln erschießen? Ausgerechnet dieses Mal? Das ist schon so. 100 Schießereien und ausgerechnet dieses Mal... Ja, willst du vielleicht hinuntergehen? Ja, na, was denn sonst? Ach, du erzählst ja deine Geschichten und dann werden sie dich fragen, woher du es weißt. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also du sollst es bleiben lassen, Nikos. Ich muss sie doch warnen. Sie müssen in die Berge gehen. Na schön, dann geh aber nicht... Nicht durch den Hohlweg, denn wenn Siridon da unten ist, dann schnappt er dich doch. Ich gehe den Wildwechsel. Ja, der ist schlüpfrig, spricht den Hals. Ist in Ordnung, Marulia. Sei doch vorsichtig, hörst du? Hör doch, wenn die Germanie sind, die können doch plötzlich zugreifen. Mit mir haben sie eine schöne Geißel. Nur hau ab, hör mal. Ach, gib doch Acht auf dich, Nikos. Na, glaubst du denn, ich werde nicht? Aber eins will ich dir sagen. Bring du mir noch einmal... Na, weißt du, hör auf. Hau ab. Ach. Ich kann mir schon vorstellen, wie er davon wankte, der Alte. Wie er um Spiridon unten im Hohlweg herumschlich, um nicht gesehen zu werden. Die Nacht war hereingebrochen. Die Wendung der Dinge hatte ihn ernüchtert, obwohl ihm vom Wein die Beine schwer waren und auch der Schädel. Wie sollte das halbe Dorf sich in die Berge machen unter den Augen der Germanie, ohne dass sie es merkten? Hol's der Teufel, das ist eine schmutzige Geschichte. Inzwischen trieb noch jemand anderen die Sorge um. Alga hat es mir später erzählt. Als sie den Gefechtslärm hörte, hat sie sich aufgemacht, um mich bei den beiden Alten zu suchen. Dabei war ich inzwischen längst im Dorf. Vielleicht wäre manches anders gekommen, wenn sie es gewusst hätte. So verfehlte sie mich gerade, weil sie mich suchte. Marulia beschwichtigte sie zwar, ich sei wohlbehalten, hätte noch nach dem Kampf mit Nikolaas gezecht, aber beide Frauen waren unruhig. Du bist noch nicht zu Bett gewesen? Aber sicher war ich. Was mit den Schnürstiefeln? Ich gehe ins Bett, wann's mir passt. Mal liege ich mich nackt in die Federn, mal mit dem Hut auf dem Kopf, ohne dass ich dich frage. Du rennst dem Tropf nach, ganz allein, in der Nacht. Zu meiner Zeit hätte man sich doch geniert, das kann ich dir sagen. Ich bin nun mal verrückt nach ihm. So? Ja. Ja? Hm. Genierst dich gar nicht? Nein. Ist er so tüchtig? Was? Na ja, genau das, als Kerl. Hör auf. Ist er das? Ich hab dich gefragt. Hör auf, sag ich. Du verstehst dich gut mit ihm, Alka. Hm? Ich hab dich gefragt. Ja, ich verstehe mich gut. Das ist ziemlich wichtig. Ja, was hast du denn heute? Du bist Ich weiß es nicht. Also, ich bin heute wirklich nicht ganz in Ordnung. Es ärgert mich einfach. Heute ärgert mich alles. Mach dir doch nichts Was ärgert dich denn? Na, dass ich alt bin. Also, alles. Nimm ihn doch, wenn dieser Krieg vorbei ist, diesen Kerl, der meinen Sohn vertritt. Wirst einen Säufer kriegen, wie ich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Was, er trinkt doch gar nichts. Na, wird schon noch kommen. Was kommt von allein? Besser das als was anderes. Die taugen alle nicht viel. Ist besser, er säuft. Ich kenne das, Alka. Ist ja kein Kinderspiel, verheiratet zu sein. Ja, ich stell mir das schön vor. Ja, du stellst das schön vor. Immer zusammen sein. Wer tut es denn nicht? Immer, immer zusammen sein. Jeden Tag. Nicht nur zweimal die Woche. Jeden Augenblick. Ja, immer, immer, ja. Ach. Schön, ja, ja, jeden Tag. 40 Jahre. Ah, ist ja ein Wunder, dass man das aushält. Weshalb du nur geheiratet hast. Och, du Grünschnabel. Willst du mir Angst machen? Gott, Mädel, das bist du dumm. Ja, warum bist du nur heute so, so, weil er nicht da ist? Ach, dieser Tropf, dieser Säufer. In eine Woche lang los zu sein, 100 Mal wünscht man sich das. Und dann ist es nicht zu ertragen, einmal 2 Stunden lang. Das ist so eine Gewohnheit, weißt du, eine ganz verdammte Gewohnheit ist das. Vielleicht ist es eben doch etwas mehr. Lieber Gott, jetzt fängst du auch noch an, mich zu belehren. Bloß weil sie den Kerl hat. Beim ersten, ja, da wird mein Leben ziemlich rappelig, ja, da kann man es verstehen. Aber du lieber Himmel, ja, also sag mal, es war nichts mit Pavlis, sei ehrlich. Ich habe ihn gerne gehabt, wirklich. Ja, du weißt, das habe ich mir ja auch gedacht. Aber es wäre ja noch gekommen, bestimmt. Ja, bestimmt. Na, und wie ist es nun mit dem? Oh Gott, nicht, dass mich das interessierte. Bilde bloß keine Schwachheiten ein. Diese Jungweibergeschichten, lauter albernes Zeug. Aber du möchtest es wissen. Ja, ja, ein bisschen genau. Also, magst du ihn? Sehr. Ach, das ist ja gar nichts. Sag's doch mal. Ja. Sehr? Ja. Na, du sag doch noch mal. Und noch mal und noch mal und noch mal. Na, sehr. Gut, das ist ja nun schon etwas. Und wenn er dich anfasst, ist er schön? Es ist, als ob es weh tut. Es ist, wie wenn man von der Brücke fällt und nicht aufhört zu fallen. Ja. So. Genau so ist das. Und es bleibt nicht so, immer? Och, na, du bist ja verrückt. Ich bilde mir ein, dass es so bleibt. Du bist fast 60 und wenn er dich anfasst, dann gehst du auch durch und durch. Na, vielleicht nicht mit 60, aber... Vielleicht mit 50, meinst du? Oh mein Gott. Na, ich werde mir noch Kleider anziehen mit kurzem Rock und mir Zöpfchen binden. Und dann werde ich rumlaufen und mir mit dem Popo wackeln. Als ob ich 20 wäre. Ja. Ach, was bist du verrückt. Ich bilde mir es ein, da sag, was du willst. Ich glaube, das zählt doch nicht so viel. Was dann? Weiß ich's. Was ist dann, was zählt? Tja. Als ob man das sagen könnte. Ja, als ob das so einfach zu sagen wäre. Wie mir vor 10 Jahren. Ja? 10 Jahre sind das gut. Er hatte den Typhus und war schon hinüber. Und ich habe ihm noch den Hintern gewischt. Ach, das war gar keine romantische Sache, aber ich habe es doch getan. Und das ist, was zählt? Ja. Warum nicht? Vielleicht ist es das, aber... Oder wie es getrieben hat mit dieser Lenja, mit dieser rothaarigen... Du kennst doch das Biest. Und wie er dann heimkam, da habe ich das Milchfass zerschlagen an ihm. Und er hat mich geprügelt. Aber das war schön. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, du lach nur, du Grünschnabel, du Grasaffe. Ja, was verstehst du? Ja, 40 Jahre. Gütiger Himmel. Ja, wie ich das erste Mal geboren habe, da ging es mir nicht gut. Er saß dabei und ich dachte, der kann nicht mehr weinen. Warum? Ich dachte überhaupt, die Mannsbilder können das nicht. Ich hatte sie auch nie gesehen. Und er hielt meine Hand, tat so tapfer. Und dann hat er geweint. Es ist ein großes Geheimnis, zu zweit sein und sich's nicht anders mehr denken zu können. Nicht einmal mehr denken. Ein großes Geheimnis. Ich finde kein anderes Wort. Da ist er. Nikos, nun? Ich bin zu spät gekommen. Das habe ich befürchtet. Sie wollten es nicht glauben, das mit den Geiseln. Dann haben Sie gezögert. Und dann war es zu spät. Und wie viele? 10. Oh. Im Laufe der Nacht noch sollen sie erledigt werden. Ach, eine böse, eine dreckige Zeit. Was denn? Ist was? Die Germanie erschießen Geiseln im Dorf. Mein Gott, und von meinen Leuten, ist wer dabei? Nein, niemand. Was siehst du mich so an? Es ist niemand von deinen Verwandten dabei, also wirklich nicht. Du betonst es so seltsam. Was ist denn? Alexandros. Ja. Er war unten im Dorf. Nein. Ey! Ruhig, du! Sei ruhig! Schrei nicht! Sei ruhig, du! Ja. Ja. Ja. Ich bin ruhig. Hab keine Angst. Ich bin ganz ruhig. Ist etwas zu machen? Nein. Geh zu Petros rauf, Mädel. Ja. Er soll einen Überfall machen. Die Leute raushauen. Irgendetwas soll er tun. Ja, wenn er etwas tun kann, dann soll er es tun. Aber wenn das schief geht, ist das Dorf erledigt. Sie brennen es ab. Gott, verschluck dich doch dran. Ja, man muss es versuchen. Ja, man muss sich doch wehren. Dreinschlagen bei diesem Dreck. Dem verdammten, dreckigsten Dreck. Nein, es geht ja nicht, Schiefmädel. Es darf ja nicht. Geh zu Petros. Sei ruhig, beruhige dich. Hörst du? Ganz ruhig musst du sein. Geh hinauf. Ja. Ja. Ich gehe hinauf. Eine böse Geschichte. Ihr müsst sie herausholen. Na, das sagt sich so. Petros. Es wird Verluste geben. Und womöglich mehr als 10. Es ist eure Schuld, dass sie da unten sterben sollen. Lassen wir das. Du musst ganz einfach, Petrus, du musst es tun. Ist gar nichts muss ich. Mit der regulären Besatzung im Dorf würden wir schon fertig. Aber alles ist in Bewegung. Heute Abend waren mehr Leute von ihnen unten als jemals zuvor. Es können jetzt weniger sein. Aber auch dreimal so viel. Ich kann meine Leute nicht für eine sinnlose Sache bluten lassen. Ich weiß nur das eine, dass man es versuchen muss. Ich möchte, dass du mich verstehst, Alka. Ja, ich verstehe. Ich hab den Jungen gern. Du weißt, wie gerne ich ihn hab. Aber man kann nicht immer einfach das tun, wozu es einen treibt. Ich will, dass du mich verstehst, Alka. Ich versteh's ja. Es sind die Väter und Brüder meiner Leute, die man da unten umbringen will. Zum Teufel, glaubst du, es fällt mir leicht, hier still zu sitzen und nichts zu tun. Das ist ein Glücksspiel, Alka. Wenn die Vorhut schon weiter ist und das Gros des Regiments ist noch nicht hier, die Chancen stehen 1-10, nicht besser. Soll ich es riskieren, Alka? Soll ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ach, natürlich weiß es nicht. Schneuz dir die Nase, Mädel. Heul nicht so viel. Vincenzos! Vincenzos! Ja? Weck die Leute auf! Es gibt zu tun! Ja, es gab zu tun. Es gab zu tun, weil er einen Fehler machte. Er hatte eine Witterung von der Gefahr und setzte sich darüber weg. Es ist aber nicht zuletzt gerade um dieses Fehlers willen, dass ich mit einem Gefühl fast der Zuneigung an ihn zurückdenke. An diesen harten Mann, der so gern fröhlich war. Und immer ein wenig traurig, auch in seiner Fröhlichkeit. Ich saß also fest unten im Dorf. Man hatte uns in die Sakristei gesperrt, unser 10, ältere Männer zumeist. Welche Schuld lag auf diesen Menschen? Wie konnte man sie erschießen? Ich wusste es nicht. Aber ich dachte daran, dass Petrus auch nie Gefangene machte. Schon weil er sie nicht bewachen konnte und erst recht nicht ernähren. Es gab nur einen Gedanken, der jetzt wichtig war. Leben. Aber ich will das vergessen. Die Geschichte, die ich erzähle, ist nicht meine Geschichte. Es ist die Geschichte von den beiden Alten oben in der Hütte. Und das muss gewesen sein, wie wenn man in einen Strudel kommt. Erst ist's nur die Spitze des Bootes, die es herumreißt. Man denkt, du kommst noch heraus und die Chancen sind gut. Aber dann bricht das Ruder. Und jetzt steht es schlimm. Dich abdrücken heißt's jetzt vom Bootsrand. Ein Sprung bis dahin, wo der Strudel schwächer ist. Doch du zögerst nur einen Augenblick und alles ist schon entschieden. Nikolaus wollte die Soldaten aus dem Haus schaffen und musste ins Dorf. Er wollte sie aus dem Haus schaffen, als er wieder zurück war. Und dann, ja, dann tat er den Sprung nicht. Zögerte er, bloß einen Augenblick. Er brachte den einen fort, den mit der zerschossenen Hand, damit er die Uniform verdecken könne, gab ihm einen Mantel und zeigte ihm den Weg. Den anderen aber, ihn zu Tal tragen, so wie sein Zustand war, hieß ihn töten. Und vielleicht dachte Nikos daran, das zu tun. Es ist möglich, dass es tun wollte, warum nicht? Und vielleicht war es Maroliard, die sagte, lass ihn in Ruhe sterben. Lass ihn hier. Er wird sterben, Nikos. Er wird sterben. Tja. Ich habe es nicht vermeiden können, unten die Wahrheit zu sagen. Ja, ja. Nicht allen, aber zwei wissen es. Und wenn nun hier noch einmal jemand vorbeikommt und er ist noch da... Ich weiß doch, aber man kann ihn doch nicht rausjagen und irgendwo verrecken lassen wie ein Vieh. Nein, nein. Ja, das kann man nicht. Jemand muss doch bei einem sein, wenn man stirbt. Da kann man doch nicht allein sein. Gut. Marul, ja. Wir lassen ihn. Tschö. Hey, du. Wir lassen dich. Wenn ich nicht gestolpert wäre, wie wir gelaufen sind. Wenn ich nicht der Letzte von uns dreien gewesen wäre. Ich werde mich verbluten, was? Och du, das ist nicht gesagt. Im Dorf ist einer, dem hat ein Steinschlag das Bein abgerissen. Hier, überm Knie. Er lag einen halben Tag, bis man ihn fand. Ja, schon gut. Nee, nein, du, das ist wahr. Und die Schlagader war ab? Ganz und gar ab. Das gibt's nicht. Aber ich war es doch selber, der ihn gefunden hat. Nicht nach einem halben Tag. Doch. Ja, du meinst es gut, ich weiß. Aber du brauchst mich nicht anzulügen. Och, zum Teufel, kein Mensch lügt dich an. Ach. Also, ich hatte den Steinschlag gehört und ich habe ihn gefunden. Das ist doch nicht wahr. Aber das ist... Also bin ich nun dabei gewesen oder du? Er muss ja verbluten. Nein, nicht, dass er verblutet, zum Teufel noch einmal. Ach, schön, wie du willst. Du bist ein eigensinniger Mensch. Lass es zu Ende gehen, lieber Gott. Nimm ihn zu dir, wenn er doch schon sterben muss. Lass es bald sein. Nicht erst, wenn es zu spät ist. Ach, lass ihn jetzt gleich sterben, wenn es irgendwie geht. Hol ihn jetzt gleich. Ja. Ich weiß, was sie betet. Ja, woher willst du das wissen? Dass ich rasch sterben soll. Ach, du bist nicht gescheit. Warum? Sie hat recht, aber ich kann nicht schneller. Ich kann doch nichts dafür. Du sollst dir nicht solche Sachen einreden. Ob es ein ewiges Leben gibt? Ist möglich. Ich weiß es doch nicht. Es wäre vielleicht schön. Hast du Angst? Vor dem Sterben? Nicht sehr. Man braucht nicht so sehr Angst zu haben. Du, ich sage das nicht bloß so. Ich bin einer, der gerne lebt, weißt du? Und wie die heute da waren, da habe ich gedacht, ich würde gern noch etwas mehr von dem Wein trinken und noch mal den frischen Wind schmecken in der Frühe. Aber ich hatte trotzdem keine Angst. Ein bisschen ja. Ja, das gehört sich so. Ja, das ist die Natur. Aber nicht sehr. So wie du es gesagt hast. Du, ist was? Der Herr gib ihm Frieden. Auf! Mach auf! Alexandros! Ich bin Ihnen ausgerissen. Vom Wagen bin ich gesprungen. Weißt du, wo Petros ist? Er wollte euch heraushauen. Und das Regiment ist da! Das Dorf wimmelt von Ihnen, Panzer und Werfer! Ich muss ihn warnen! Ich muss ihn erreichen! Er kann ihn nicht erreichen. Maulda, es ist zu spät. Der Angriff ist längst im Gange. Wenn Sie zurückgeschlagen werden, kommen Sie hier vorbei? Ja, dann kommen Sie hier vorbei. Die Leiche muss weg. Wohin mit der Leiche? Die Leiche muss weg. Schnell, schnell, schnell, Nikos. Wir haben mit dir zu reden. So? Schaff die Frau hinaus, Joyos. Nein, ich bleibe. Komm schon, komm, komm, komm, komm, komm. Nein, nein, nein, nein. Du hast mir dein Wort gegeben, Nikolaus, und du hast mich belogen. Nein, das habe ich nicht. Hast du im Dorf erzählt, dass du zwei versteckt hast, ja oder nein? Ich musste das sagen, obwohl es nicht wahr ist. Sie hätten mir das mit den Geiseln nicht geglaubt. Und woher wusstest du das mit den Geiseln? Ich wusste es. Geht dich nichts an, woher ich es wusste. Zum Teufel, leg ihn um, Chef, leg ihn doch um. Halt's Maul. Wozu sich aufhalten? Das ist eine Sache, die mit Würde erledigt werden muss. Ich kotze auf deine Würde. Wenn die Jammer nie einen Gegenschuss machen, dann kannst du's sehen. Glaubst du wirklich, es ist so wichtig für die Welt, ob du lebst oder nicht? Zum Teufel, mir ist es wichtig. Wir überleben diesen Krieg nicht, Panayotis. Weder so noch so. Woher wusstest du es, alter Nikos? Nachdem ihr fort wart, kam einer herein. Ja, hätte ich ihn fangen sollen? Er hatte ein Gewehr. Und wie erklärst du dir, dass das Stroh in dem Verschlag voll Blut ist? Ich habe eine Ziege geschlachtet. In dem Loch da? Warum so unbequem, Nikos? Das kann ich so unbequem machen, wie mir es gefällt. Ich will dir was sagen, Nikos. Wie wir zur Kirche kamen. Soll ich dir sagen, wer da an der Mauer gelegen hat? Ich kann es mir denken. Nein, du kannst dir es nicht denken. Nicht, wie sowas aussieht. 9 alte Männer. Ich bin nicht besonders gefühlvoll, aber ich habe Mühe gehabt, nicht zu kotzen, wie ich das gesehen habe. Und das geht dir nicht hin, du. Das nicht. Was, mir? Ja. So etwas kann dir nicht hingehen. Das wäre nicht gerecht. Ja, hab ich sie denn erschossen? So ist das. So ähnlich. Du bist... verrückt bist du. Nein. Ich bin runter ins Dorf, kaum dass ich was erfahren habe. Ich habe weiß Gott was getan. Habe getan, was ich konnte. Das Maul aufmachen, wie ich hier war, das hättest du können. Ich hätte es aus ihnen herausgequetscht, das kannst du mir glauben. Da war kein Regiment im Dorf, kein Panzer. 4 Stunden wären wir früher hinunter. Rechtzeitig hätten wir es gemacht. Das ist nicht wahr. Weiß Gott, es ist wahr. Und es ist noch nicht einmal alles. Denn auch wir haben Tote gehabt. 6 Tote. Und für gar nichts. Hör auf zu trinken, ich spreche von den Toten. Das ist eine ernste Sache, wo man nicht trinkt. Die Welt steht von unten nach oben. Ganz verkehrt ist sie. Ich bringe sie nicht mehr gerade, ohne dass ich trinke. Rede jetzt. Du hast mich belogen, ja oder nein? Nein. Gib den Mantel, Herr Panayotis. Na, kennst du das Ding? Es ist uns einer in die Hände gelaufen, der diesen Mantel anhatte. Und darunter trug er eine Uniform. Ich habe ihm den Mantel gegeben. Na also? Er hat mich bedroht. Er war hier, nachdem du schon wieder weg warst. Er hat es uns anders erzählt. Ist er tot? Ja. So tot, wie man nur sein kann. Da verlass dich drauf. Gut so. Und ist auch das meine Schuld? Wie die 6 von euch? Wie die Geiseln? Alles meine Schuld? Petrus! Ein Massenmörder. Schau mich an. Hör auf zu trinken. Petrus, ich bin nicht schuld, dass mir gestorben ist. Sag so oft du willst. Das ist nicht meine Schuld. Wem seine denn? Wer kann es nicht lassen, den Helden zu spielen? Und diesen Krieg, diesen ganzen lächerlichen, überflüssigen Krieg... Ob er überflüssig ist oder nicht, darüber denke, wie du willst. Ich habe euch geholfen und ich habe den anderen geholfen. Wer in meine Hütte kommt, der ist mein Gast. Seit wann ist das ein Verbrechen, dass man Verwundeten hilft? Das sage mir du! Hab ich gesagt, gib sie heraus und es wird dir nichts geschehen? Hab ich gesagt, aber nimm dich in Acht, mich zu belügen. Ich mache dich kalt. Hab ich das gesagt? Mir ist das... Hab ich's gesagt. Ja. Und fertig. Du musst es selber wissen, was du tust und wie es ausgeht, wenn es herauskommt. Hol deine Frau. Ich gebe dir 5 Minuten. Nicht länger. Nimm's nicht so schwer, Marulia, wenn's geht. Ja. Nein, du musst dir's nicht so zu Herzen nehmen. Das ist eine sehr einfache Sache im Grunde. Ich habe viele sterben sehen, Menschen und Vieh. Das ist nichts Besonderes. Jeder muss das durchmachen irgendwann mal. Und es kommt doch nicht mehr drauf an in unserem Alter. Mein Gott. Du, ich hab auf alles Acht, hörst du? Marulia, die Stalltüre muss man bald richten. Sie klemmt. Und lasse mir den Wein nicht verkommen. Pflege ihn. Und zum Keltern bring ihn ins Dorf. Du verstehst nichts davon. Es wäre schade drum, weißt du? Ja. Ja? Ja. Wie schweigsam du bist, Marulia. So schweigsam bist du nie gewesen. Verzeih mir, wenn ich so oft, wenn ich mich so... Das wollte ich doch so. Es wird mir fehlen, dein Schimpfen, weißt du? Ja, ja, glaub mir. Das ist doch unmöglich. Ich kann doch nicht allein sein. Die Kosse geht doch nicht. Ja, nun, mein Gott. Nach all den Jahren, ich kann doch nach dem ganzen Leben nicht allein sein. Das ist doch unmöglich, ich kann doch nicht allein sein, Herr Nikos. Petros, ich habe Sie eingelassen, die Germanie. Meine Schuld ist es. Es ist meine Sache, wie es sein. Und ich will mit ihm gehen. Er soll nicht allein gehen. Ich will nicht allein sein, Petros. Ich will mit ihm gehen. Es ist meine Schuld. Petros, meine Schuld. Weißt du? Gut. Geh mit ihm, Marulia. Genug. Sei ruhig. Ich hab das mit angesehen und das Maul gehalten. Obwohl ich speien möchte, so kotzt es mich. Sei ruhig. Aber jetzt ist es genug. Genug und genug. Eine Frau. Ja. Seine Frau, Junge. Und es ist das Beste so. Von allem das Beste, glaub mir das. Philemon und Baucis verliehen die Götter zum Dank für ihre Gastfreundschaft, gemeinsam ihr Leben zu enden. Man gab den beiden noch etwas mehr als 5 Minuten Zeit. Nikos trank und Marulia trank. Und sie war es nicht gewöhnt. Als sie hinausgingen, waren sie beide betrunken. Sie hatte den Weinschlauch über dem dicken Bauch und er blies die Flöte. Und sie schlug den Takt auf dem Weinschlauch dazu. Es war ein Aufzug von unsagbarer Lächerlichkeit. Von einer Lächerlichkeit, die das Herz zerreißt. Ich bin desertiert, gleich am Tage darauf. Alka wartete auf mich. So lebe ich noch, von uns 20 als Einziger. Aber ich kann nicht vergessen. Nichts davon kann ich vergessen. Auch nicht, wie man sie verscharrt hat. Unter den Bäumen, an denen man sie aufgehängt hatte. Sie unter der Linde und ihn unter dem Eichbaum. Ich gehe noch manchmal hinauf zu ihrer Hütte. Die Äste der Linde und der Eiche verschränken sich, wenn der Wind sie zaust. Und im Herbst, wenn das Laub raschelt, klingt es wie ein leises Schimpfen. Und wie ein Weinen und Lachen zugleich.